sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Den linken Medienspiegel im Februar beginnen wir mit einem Diskussionsbeitrag aus der Analyse und Kritik zu Antiimperialismus. Dann schauen wir zu dem Pariser Klimaabkommen und inwieweit dieses Ausdruck veränderter Kräfteverhältnisse ist. Dann schauen wir zu der Zustimmung oder Ablehnung, besser gesagt, von Waffenexporten. Und zwar gab es eine Umfrage von Mnet und diese kommentiert die Aktion Aufschrei, stoppt den Waffenhandel. Und dann wollen wir mit einem etwas längeren Artikel untersuchen, ob Waffenexporte der BRD eine Fluchtursache sind und kommen da zu klaren Ergebnissen. Und abschließend schauen wir nach Griechenland, genauer nach Lesbos und zwar zur dortigen Flüchtlingshilfe. Beginnen wollen wir unsere Sendung mit dem Artikel Der Hauptfeind, Schild im eigenen Land. Und dieser Artikel ist Teil des Schwerpunktthemas der aktuellen Analyse und Kritik. Und zwar steht dieser Themenschwerpunkt unter dem Titel Gehört Antiimperialismus zum kleinen 1x1 linker Politik oder ist er nicht mehr als ein antiamerikanisches Ressentiment? Angesichts der jüngsten geopolitischen Konflikte und drohender Kriegsgefahren ist es in jedem Fall wichtiger denn je, einen neuen Internationalismus auszubuchstabieren. Und hier wollen wir eben schauen zu dem Artikel Der Hauptfeind Schild im eigenen Land. Den aktuellen deutschen Imperialismus muss ein linker Antiimperialismus entgegengesetzt werden. Die deutschen Diskussionen um Antideutsche und Anti-Imps infolge der sogenannten Wiedervereinigung führte nicht nur zu einer mittelfristigen Spaltung der hiesigen Linken, es gingen ihr auch wichtige Betätigungsfelder weitgehend verloren. So beschäftigen sich immer weniger deutsche Linke mit Krieg und Imperialismus. Dabei ist es notwendiger denn je, dass sich Linke den Imperialismusbegriff wieder aneignen und eine antiimperialistische und internationalistische Haltung einnehmen. Das gilt insbesondere deshalb, weil Deutschland zunehmend expansiv auftritt. Was bedeutet aber Imperialismus? Im bürgerlichen Spektrum wird damit ein Zeitalter beschrieben, das 1914 endete. Linke verstehen darunter zunächst einmal die expansive Politik eines Staates über die eigenen Grenzen hinweg. Die Politik hat zum Ziel, den Handlungsspielraum des Staates und seiner führenden Kapitalfraktionen abzusichern oder zu erweitern. Dabei kann der Imperialismus verschiedene Formen annehmen. Er kann offen durch Krieg und Annexion betrieben werden oder verdeckt, indem andere Staaten politisch oder ökonomisch dominiert werden. Dieses Verständnis erlaubt es, auch die aktuellen Verhältnisse als imperialistische zu verstehen. Die expansive Politik Deutschlands ist in den vergangenen Jahren vor allem in Form eines Wirtschaftsimperialismus offensichtlich geworden. Sowohl die ökonomische und politische Absicherung nach innen als auch die Ausweitung des Handlungsspielraums fallen hier zusammen. Das deutsche exportorientierte Kapital konnte dank der Absatzmärkte in den USA und China die Eurokrise bewältigen. Deutschland ging gestärkt aus der Krise hervor. Hinzu kommt, Regierung und Kapitalfraktionen haben in den vergangenen Jahren die Ausbeutung der lohnabhängigen Bevölkerung intensiviert, indem sie etwa den Niedriglohnsektor ausgebaut und die Zunahme prekärer Beschäftigungsverhältnisse ermöglicht haben. Durch das auf niedrige Löhne und Exporte setzende aggressive deutsche Wirtschaftsmodell gerieten insbesondere die südeuropäischen Länder im Standortwettbewerb ökonomisch unter Druck. Der Aufstieg Deutschlands zum politischen Zuchtmeister Europas gelang, weil die deutsche Elite den europäischen Institutionen ihren Stempel aufdrücken konnte. Deutschland entwickelte sich im Zuge der vergangenen 6 Jahre zum größten Gläubiger Griechenlands und löste damit den Konkurrenten Frankreich ab, der diese Position vor der Krise innehatte. Griechenland wurde gerettet. Freilich nicht die Lohnabhängigen, deren Einkommen im Schnitt um ein Drittel sank. Das Gesundheitssystem ist weitgehend eingebrochen. Aber nicht nur das deutsche Großkapital profitierte von der Krise. Aufgrund veränderter Kräfteverhältnisse zugunsten des Kapitals konnten auch in Griechenland die Rechte der ArbeiterInnen massiv eingeschränkt werden. Zum anderen stieg dort auch die Zahl der Superreichen. 2013 gab es 505 Superreiche, die zusammen über 60 Milliarden US-Dollar verfügten. Nur ein Jahr später waren es schon 565 Menschen mit insgesamt 70 Milliarden US-Dollar. Deutschland ist jedoch nicht nur eine starke wirtschaftsimperialistische Macht. Es beteiligt sich zunehmend an militärischen Interventionen. Nachdem es sich jahrzehntelang nicht schickte, deutschen Interessen mit Waffengewalt Ausdruck zu verleihen, hat spätestens die rot-grüne Bundesregierung mit ihren beschlossenen Kampfeinsätzen den Bann gebrochen. Seitdem verschieben sich die Koordinaten kontinuierlich. Im Sommer 2010 trat der damalige Bundespräsident Horst Köhler wegen des öffentlichen Gegenwinds zurück, der ihm nach einer Aussage zu deutschen Auslandseinsätzen entgegenschlug. Er stellte fest, Militäreinsätze seien notwendig, um Wirtschaftsinteressen durchzusetzen. Als der jetzige Bundespräsident Joachim Gauck am 31. Januar 2014 die Münchner Sicherheitskonferenz eröffnete, sprach er sich für ein größeres Engagement Deutschlands in der Welt aus. Deutschland ist überdurchschnittlich globalisiert und profitiert deshalb überdurchschnittlich von einer offenen Weltordnung. Einer Weltordnung, die Deutschland erlaubt, Interessen mit grundlegenden Werten zu verbinden. Das Bekenntnis des Bundespräsidenten, neue Macht, neue Verantwortung, ist im Kern die verschwurbelte Version dessen, was Köhler 3,5 Jahre vorher verlautbart hatte. Und siehe da, Deutschland hat wieder Mut zur Verantwortung. Ohne UN-Mandat beschloss der Bundestag im Dezember 2015 den Syrien-Einsatz der Bundeswehr mit der Begründung, man wolle Frankreich im Kampf gegen den Terror unterstützen. Eine militärische Unterstützung, die allerdings eine weitreichende Gestaltungsmacht über ökonomische und geopolitische Handlungsspielräume in der Region impliziert. Man präsentiert sich nicht nur der Welt gegenüber als verlässlicher Partner, gleichzeitig möchte man, wie im Ukraine-Konflikt, imperialistische Konkurrenten wie Russland in ihrem Einflussbereich beschränken. Angesichts dieser Ausgangslage ist es notwendig, Antiimperialismus zu reaktivieren. Was aber ist darunter zu verstehen? Zunächst einmal nicht viel mehr als die bloße Opposition zum Imperialismus. Das beinhaltet noch nicht den Weg oder die Alternative, geschweige denn etwas genuin Progressives. So können unter dem Label des Antiimperialismus eigene imperialistische Bestrebungen legitimiert und Zustimmung für reaktionäre Projekte organisiert werden. Gerne wird der aktuelle Hegemon, die USA, als einziger imperialistischer Akteur verkannt und diejenigen, die sich offensiv gegen ihn richten, werden als antiimperialistisch deklariert. Es handelt sich bei Russland, China und Saudi-Arabien nicht um antiimperialistische Staaten, sondern um konkurrierende imperialistische. Der Begriff des Antiimperialismus muss also gefüllt werden. Linker Antiimperialismus bedeutet Internationalismus. Dieser basiert auf der Erkenntnis, dass imperialistischer Politik die Vereinigung der weltweit Unterdrückten entgegengesetzt werden muss. Linker Antiimperialismus muss aber immer an den aktuellen Verhältnissen und Entwicklungen anschließen und darf nicht blind Analysen vergangener Machtkonstellationen folgen. Eine weitere Erkenntnis: Der gegenwärtige deutsche Wirtschaftsimperialismus zeigt eindrücklich, dass nicht einfach zwischen der unterdrückenden Nation und dem unterdrückten Volk unterschieden werden kann. Das deutsche Exportmodell nutzt sowohl griechischen als auch deutschen Kapitalfraktionen, den Lohnabhängigen im Niedriglohnsektor in Deutschland aber nicht, einem Großteil der Arbeiterklasse in Griechenland sowieso nicht. Der Imperialismus prägt die Klassenverhältnisse, aber lässt sie nicht verschwinden. Nicht in den imperialistischen Staaten, auch nicht in den unterdrückten Ländern. Zum einen durch Solidarität mit den Unterdrückten, mit denen man einen gemeinsamen Kampf führt oder führen möchte. etwa den Flüchtlingen aus Mali, den Frauen in Afghanistan, den TextilarbeiterInnen in Bangladesch, den KämpferInnen in Rojava, den progressiven Kräften in Palästina, den KurdInnen in Diyarbakir. Solidarität sollte allerdings nicht verengt werden auf Unterstützung, sondern als Möglichkeit, in den genannten Kämpfen unsere eigenen zu erkennen. Neben Solidarität beinhaltet Internationalismus den Angriff auf den verdeckten und offen zutage tretenden Imperialismus des Zentrums in den Amtsstuben, Aufsichtsräten, Militärstützpunkten und Waffenschmieden. Daher gilt auch weiterhin die alte Parole: Der Hauptfeind steht im eigenen Land. Mit unserem zweiten Artikel, ebenfalls aus der Analyse und Kritik, wollen wir ja unserer Meinung nach bisher in den Medien nicht so sehr vorgekommene Aspekte des Klimaabkommens in Paris beleuchten. Und der Artikel heißt: Trotz aller Mängel ein Erfolg. Das Pariser Klimaabkommen ist Ausdruck veränderter Kräfteverhältnisse. Die Begeisterung war den VerhandlerInnen von Paris ins Gesicht geschrieben und spiegelte sich auch in vielen Zeitungsartikeln wider. Der Plan zur Rettung der Erde, hieß es mal hier, ein historischer Durchbruch, mal dort. Endlich ein globaler Klimavertrag. Nachdem sich die Klimapolitik jahrelang in einer Sackgasse befunden hatte, war dies wirklich eine diplomatische Meisterleistung. Das Abkommen wurde so unverbindlich, inhaltsleer und wirtschaftsfreundlich gestaltet, bis endlich alle einverstanden waren. Es kann nun je nach Interesse und Machtgefüge so interpretiert werden, dass sich letztendlich gar nichts ändern muss oder problematische Lösungen die Oberhand gewinnen können. Eben dieses Machtgefüge hat sich in Paris kein bisschen verschoben. Vielleicht ist es besser, einen seichten Vertrag zu haben, als sich auf gar nichts berufen zu können. Dennoch darf das Abkommen nicht beschönigt werden. Der Vertrag sieht im Gegensatz zu dem, was häufig behauptet wird, keinen Ausstieg aus den fossilen Energieträgern vor. Die Begriffe fossile Brennstoffe, Kohle, Öl oder Gas werden im Vertragstext kein einziges Mal erwähnt. Der Vertrag sieht lediglich vor, so bald wie möglich die globale Spitze der Treibhausgasemissionen zu erreichen. Wie, das kann jedes Land selbst entscheiden. So will Japan beispielsweise die nationalen Emissionsreduktionen erreichen, indem es in anderen Ländern Kohlekraftwerke baut, die sauberer seien, als wenn sie von anderen errichtet würden, so die Behauptung. Andere setzen auf CO2-neutrale Atomenergie. Selbstverständlich soll auch der erneuerbare Energiesektor in vielen Ländern massiv ausgebaut werden. Von einer Reduktion des Energieverbrauchs ist keine Rede. Unverbindliches Ziel des Vertrags ist es, dass in der zweiten Jahrhunderthälfte ein Gleichgewicht zwischen menschlich verursachtem Treibhausgasausstoß und Treibhausgasbindung erreicht werden soll. Irgendwann zwischen 2050 und 2099 soll die Welt also emissionsneutral werden. Das Ziel der Netto-Null-Emissionen klingt auf den ersten Blick gut, doch es öffnet Tür und Tor für alle möglichen problematischen Scheinlösungen. Emissionsneutralität bedeutet, dass zum Beispiel Kohle am einen Ende der Welt verbrannt werden kann, wenn dafür am billigeren Ende CO2 gespeichert wird, in Wäldern, Böden, gentechnisch manipulierten Pflanzen, die im Namen des Klimas wieder auf dem Vormarsch sind, oder auch durch die höchst gefährliche und noch nicht ausgegorene Technologie der CO2-Ausscheidung und Speicherung, CCS. Da sich in unserer Klimapolitik alles um CO2 dreht, anstatt um Handels-, Agrar- und Wirtschaftspolitik, sollen die CO2-Reduktionen auch global mess- und überprüfbar werden. Die wichtigsten Begriffe im Vertrag lauten daher Technologieentwicklung, Technologietransfer, Transparenz oder Monitoring, Reporting und Verification. Doch woher kommen die dafür notwendigen Technologien, sei es für die Waldkartierungen, Bodenspeichermessungen, erneuerbaren Energien oder CCS, insbesondere aus der EU und den USA? Beinahe wäre der Vertrag daran gescheitert. Doch in den grundlegenden Meinungsverschiedenheiten zwischen den USA und Indien bezüglich der Patentierung der notwendigen Technologien setzen sich erstere durch. Schließlich sollen die Schwellenländer nicht selbst das Know-how für Technologien entwickeln können, denn im Kern geht es um Wettbewerb und Wachstumschancen. Dies wird insbesondere auch beim Thema Klimafinanzierung deutlich. Nicht einklagbares Ziel des Vertrages ist, dass es ab 2020 pro Jahr 100 Milliarden US-Dollar mobilisiert werden sollen, um sogenannte Entwicklungsländern, die kaum Schuld am Klimawandel tragen, bei Klimamaßnahmen zu unterstützen. Zum Vergleich: Die Subventionen für fossile Brennstoffe lagen 2013 bei 550 Milliarden US-Dollar. Und im letzten Jahr haben die US-amerikanischen und kanadischen Öl- und Gasförderer 235 Milliarden Dollar Gewinn, nicht Umsatz, gemacht. Doch abgesehen von der beschämend geringen Geldmenge ist die große Frage, ob diese wenigstens wirklich nach den Bedürfnissen der Entwicklungsländer eingesetzt wird oder vielmehr eine Exportförderung für die Industrieländer darstellt. Allein die Formulierung »Gelder mobilisieren« anstatt des vorherigen Wortlauts »bereitstellen« macht einiges deutlich. Anstatt von Regierungen des globalen Nordens kann die Finanzierung damit auch von privaten GeldgeberInnen und Exportförderungen stammen. Bei einem Großteil der bisherigen Gelder handelt es sich gar um kommerzielle, hochverzinste Kredite. Auch wurde absichtlich nicht ausgeschlossen, dass die Klimagelder aus anderen Töpfen wie der Entwicklungszusammenarbeit kommen können, sodass sie doppelt anrechenbar sind. Viele Zahlungen werden außerdem an die Erbringung bestimmter Gegenleistungen gekoppelt. Dies kann zum Beispiel bedeuten, dass Geld für gewisse Projekte nur fließt, wenn dafür Technologien aus dem Geldgeberland eingesetzt werden. Oder es handelt sich um eine höchst umstrittene, marktbasierte Mechanismen wie REDD+, durch welche die GeldgeberInnen wiederum Emissionsgutschriften erhalten könnten. Neue grüne Wirtschaftschancen, technologischer Wunderglaube und Ablasshandel mit Emissionen stehen ganz oben auf der Agenda. Schließlich will man nicht darüber reden, dass die effektive Bekämpfung des Klimawandels auch große Veränderungen für unsere Produktions- und Lebensweise bedeuten müsste, inklusive dem Nachdenken darüber, ob eine Welt ohne Wirtschaftswachstum nicht möglich und notwendig wäre. Obama verkündete in seiner Rede nach Paris: Der Vertrag bedeutet, kurz gesagt, weniger CO2-Verschmutzung, die den Planeten bedroht, sowie mehr Jobs und Wirtschaftswachstum, angekurbelt durch Investitionen in Niedrigemissionen. Ja, es gibt einen Klimavertrag. Fraglich ist aber zum einen, ob diese Art der Klimapolitik auch tatsächlich positive Auswirkungen auf Klima und Umwelt hat. Zum anderen können neokoloniale Abhängigkeiten und Ausschlüsse nun verstärkt mit einer grünen Legitimation durchgesetzt werden. Die BRD ist der drittgrößte Waffenexporteur der Welt und nimmt man die Waffenexporte der EU insgesamt zusammen, ist die EU der größte Waffenexporteur überhaupt. Und gegen diese Waffenexporte gibt es ein Protestbündnis, und zwar dieses nennt sich Aktion Aufschrei, stoppt den Waffenhandel. Und diese haben am 2. Februar eine Pressemitteilung veröffentlicht, da bei Emnet oder von Emnet eine repräsentative Umfrage am 12. und 13. Januar durchgeführt wurde und hier eine sehr starke Ablehnung in der hiesigen Bevölkerung offensichtlich wurde gegen diese Waffenexporte, also dagegen, dass die BRD der drittgrößte Waffenexporteur der Welt ist. 83% der Bevölkerung sagen Nein zum Waffenexport. Aktion Aufschrei, stoppt den Waffenhandel, sieht Rückenwind für die Forderung nach Klarstellung des Waffenexportverbotes im Grundgesetz. Auf die Frage, einmal grundsätzlich betrachtet, sollte Deutschland ihrer Meinung nach Waffen und andere Rüstungsgüter in andere Länder verkaufen oder nicht? Antworteten 83% der Befragten mit Nein. Dies ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage von Emnet vom 12. und 13. Januar 2016. Das ist ein Auftrag an die Bundesregierung, wie er deutlicher nicht sein könnte. Die Forderung der Kampagne Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel nach Verankerung des grundsätzlichen Verbotes für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern liegt aktuell dem Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages zur Entscheidung vor. Jetzt ist ein klares politisches Signal möglich. Eine Ablehnung würde das Nein der Gesellschaft zum Waffenexport ignorieren. Die bundesweite Kampagne Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel, begrüßt die überaus breite Zustimmung in der Bevölkerung, wer durch die Wählerschaften der Parteien zu einem grundsätzlichen Nein zum Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern. Die ablehnende Haltung in der Bevölkerung ist gegenüber einer ähnlichen Umfrage von Emnet aus dem Jahr 2011 sogar noch einmal um 5 Prozentpunkte gestiegen. Die Ablehnung gegenüber Rüstungsexporten ist in allen Parteien gestiegen. Bei der telefonischen Emnet-Umfrage, die im Auftrag der Bundestagsfraktion der Linkspartei erstellt wurde, sprachen sich 76% der CDU-CSU-Wähler, 91% der Anhänger von SPD und Grünen sowie 92% der Linkswähler und 88% der Nichtwählerinnen gegen den Rüstungsexport aus. Allein unter Anhängern der Rechtsaußenpartei AfD ist die Zustimmung zu Waffenausfuhren mit 44% hoch. Genehmigungen der Bundesregierung für umfassende Waffenexporte in Krisen- und Kriegsgebiete haben dramatische Folgen. Die Waffen werden in den Empfängerländern gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt. Millionen von Menschen müssen ihre Heimat verlassen. Wer Fluchtursachen bekämpfen will, muss die Grenzen für Waffen schließen und für Menschen öffnen. In Artikel 26.2 des Grundgesetzes muss deshalb klargestellt werden, Kriegswaffen und sonstige Rüstungsgüter werden grundsätzlich nicht exportiert. Im Herbst wurden die Zahlen zu den Waffenexporten der BRD im ersten Halbjahr 2015 veröffentlicht und hier wurde offensichtlich, dass sich die Waffenexporte fast verdoppeln und daraufhin gab es sehr viele Artikel über Waffenexporte der BRD, welche Waffen exportiert wurden und dergleichen mehr und Wir haben uns gefragt, gibt es auch Artikel dazu, wie Waffenexporte und Fluchtursachen zusammenhängen, und haben hier einen Artikel aus dem Weiß, einem Lifestyle-Magazin, das es seit 10 Jahren auch auf Deutsch gibt und international online zu finden ist, gefunden, den wir sehr gut finden. Und diesen Artikel, der die Waffenexporte der BRD und die Fluchtursachen auseinandernimmt und genauer betrachtet und zu einem klaren Ergebnis kommt, den wollen wir euch jetzt vorstellen. Und dieser Artikel heißt: Verursachen deutsche Waffenexporte Flüchtlingsbewegungen? Verursachen deutsche Waffenexporte Flüchtlingsbewegungen? Die Bekämpfung von Fluchtursachen gehört bekanntermaßen nicht unbedingt zu den Hauptsorgen deutscher Politiker. Die jüngste Ankündigung der Bundeskanzlerin, den syrischen Diktator Assad als Verhandlungspartner zu rehabilitieren, legt diesen Schluss ebenso nahe wie die Verdoppelung deutscher Waffenausfuhren zu einer Zeit, in der so viele Menschen auf der Flucht sind, wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Doch was ist dran? Am derzeit beliebten Argument, deutsche Waffenexporte seien ein Mitgrund für Flucht. Weshalb Deutschland allein deshalb in der Pflicht sei, mehr Flüchtlinge aufzunehmen, wie mittlerweile selbst auf dem Hauptstadtportal berlin.de zu lesen ist? Das Argument fühlt sich intuitiv richtig an. Aber ist es das auch? Vorausgeschickt: Es gibt durchaus einfachere Fragen in der derzeitigen Flüchtlingsdebatte. Die Antworten darauf sind so lückenhaft wie die zu dem Thema verfügbaren Daten. Das liegt einerseits an der zum Teil intransparenten Handhabung auf Seite der Politik, der im geheimen tagende Bundessicherheitsrat Rüstungsentscheidungen trifft und das Parlament nur mit den nötigsten Informationen versorgt. Andererseits einer hermetisch abgeriegelten Rüstungsbranche, deren tatsächliche Lieferwege bisweilen den eigenen Darstellungen widersprechen. Und trotzdem lohnt es sich, das Verhältnis mal genauer anzuschauen. Offiziell steht der militärische Export in Krisengebiete unter strengen Auflagen. Das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Außenwirtschaftsgesetz legen fest, welche Rüstungsgüter einer Genehmigungspflicht bedürfen. Expertengremien unterscheiden von Fall zu Fall, ob eine Auslieferung den Vorgaben entspricht oder nicht. Laut dem Friedensforscher von der Uni Hamburg, Michael Brzoska, genehmigt der Staat nur in Ausnahmefällen den Export in ein Krisengebiet. Im September dieses Jahres wurde beispielsweise Lenkwaffensysteme, Handgranaten und Sturmgewehre im Wert von 65 Millionen Euro an die kurdischen Peschmerga geliefert, um sie gegen den Ansturm des Islamischen Staates zu rüsten. Die Rüstungsexportberichte seit 1999 sprechen eine ähnliche Sprache. Ihnen ist zu entnehmen, dass die momentanen Hauptherkunftsländer von Flüchtlingen, Syrien, Afghanistan, Somalia, Sudan, Südsudan, keine deutschen Waffen in nennenswerter Höhe erhalten haben. Ausnahmen wie die Lieferung von Fahrzeugteilen in den Irak im Jahr 2005 oder Minenräumgeräte nach Afghanistan 2008 bestätigen die Regel. Exporte an Länder mit fragwürdigen Menschenrechtsbilanzen, Katar, Kuwait, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, um nur einige wenige zu nennen, sind zwar politisch brisant und vor der Kritik, hier werden Profit und geostrategische Interessen vor Menschenrechte gestellt, nicht gefeit. Aber als Beleg für den Zusammenhang zwischen deutschen Rüstungsgeschäften und den aktuellen Flüchtlingsbewegungen taugen sie nur bedingt. Mit der Ausnahme von Katar, das schon länger im Verdacht steht, islamistische Gruppen sowohl in Libyen als auch in Syrien mit direkten Waffenlieferungen zu unterstützen. Allerdings liefert Deutschland an Katar vor allem Leopard 2 Panzer und riesige Panzerhaubitzen. Mit denen mischt sich das Land zwar möglicherweise im Jemen ein, es wird sie aber wohl kaum an irgendwelche Rebellenmilizen abgeben. Mit Ausnahme der Unterstützung für die Kurden gibt es also wirklich keine direkten Lieferungen deutscher Waffen in die Krisengebiete des Nahen Ostens. Die Haltung der Bundesregierung stützt diese Sicht. Flucht habe vielfältige Ursachen, stellt der Regierungssprecher Seibert klar. Ein Zusammenhang mit deutschen Ausfuhren sei vor allem mit Hinblick auf die Syrien-Krise nicht erkennbar. Fall abgeschlossen? Nicht ganz. Denn die Spannungsgebiete von heute waren nicht selten die befreundeten Diktaturen von gestern, mit denen man in der Vergangenheit gerne Geschäfte gemacht hat. Das syrische Assad-Regime beispielsweise erhielt in den 70er Jahren Midan-Raketen aus deutsch-französischer Herstellung, die im Libanon-Krieg gegen Israel eingesetzt wurden. Auf Seiten der Rebellen sind die Raketenwerfer genauso im Einsatz. Auch der Iran, damals noch unter der westlich bestimmten Schah-Diktatur, wurde üppig mit deutschen Rüstungsgütern versorgt. Das Regime erhielt Ende der 70er Jahre im Wert von 1,1 Milliarden Mark, darunter Handgranaten, Pläne für die Produktion von Panzerketten sowie komplette Gewehr- und Munitionsfabriken. Gleichzeitig wurde der Erzfeind Irak in den 80er Jahren regelrecht mit deutschen Rüstungsgütern überflutet. Bauteile, ganze Anlagen, Substanzen sowie Geräte für die Entwicklung von atomaren, biologischen und chemischen Waffen. Insgesamt 80 deutsche Firmen, darunter Daimler-Benz, MAN und Siemens, halfen bei der Hochrüstung des Saddam-Regimes. Eine besonders unrühmliche Rolle spielte die Chemikalienfirma in Samarra, die mit deutscher Hilfe gebaut wurde. Saddam Hussein nutzte sie für die Produktion von Giftgas, das er gegen die irakischen Kurden einsetzte. Seine militärische Offensive kostete 200.000 Kurden das Leben, vertrieb rund 1,5 Millionen. Dass diese und andere Beispiele nicht leichtfertig mit Fehlverhalten in der Vergangenheit abgetan werden können, liegt an der Natur des Exportgutes. Raketen, Panzer und Mörser haben eine sehr lange Haltbarkeit. Auch wenn Länder wie Katar und Saudi-Arabien momentan mit eiserner Hand regiert werden und den Anschein von Stabilität ausstrahlen, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen, dass sie nicht schon Jahre später Schauplatz eines bewaffneten Konflikts sein werden und die zuvor gelieferten Waffen die Opferzahlen in die Höhe treiben. Das ist das eine Problem. Das andere ist, dass die Wege aus der legalen Waffenausfuhr nicht immer nachvollziehbar sind. Häufig tauchen sie an einem anderen Ort auf, an dem sie gemäß Vertrag gar nicht sein dürften. Waffen wandern. Der jüngste Skandal über in den verbotenen Regionen Mexikos aufgetauchte G36 aus deutscher Herstellung ist nur ein Beispiel von vielen. Das gilt insbesondere für die mobilsten, gefährlichsten aller Tötungsmaschinen, Kleinwaffen. Laut einer UN-Studie gehen 60-90% der Opfer in bewaffneten Konflikten auf das Konto von Sturmgewehren, Pistolen und Handgranaten. Sie sind einfach zu bekommen, vergleichsweise kostengünstig und buchstäblich kinderleicht in der Bedienung. Obwohl die Letalität dieser Waffen internationaler Konsens ist und laut Schätzungen von Amnesty International bereits 639 Millionen Exemplare auf dem Globus verstreut sind, erhalten deutsche Rüstungsfirmen alljährlich Genehmigungen für weitere Exportkontingente. Schon in den 80er Jahren veröffentlichte die Bundesregierung nach mehrmaliger parlamentarischer Nachfrage, dass die G3-Sturmgewehre der deutschen Waffenschmiede Heckler & Koch an über 80 Länder geliefert werden. An wen genau blieb zum Zweck der Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen unter Verschluss? Bekannt wurde außerdem, dass die Bundesregierung Lizenzen für die Eigenproduktion des Sturmgewehres an 15 Länder verkauft hat, darunter Iran, Pakistan und Saudi-Arabien. Obwohl die Lizenzvergabe an die Bedingungen geknüpft war, den Reexport in andere Länder zu vermeiden, gelangten die Waffen in Konfliktregionen Afrika, Asien und Südamerika. Mit Ausnahme der Kalaschnikow ist das G3 das am weitesten verbreitete Gewehr auf der Welt. Während Rüstungskonzerne und staatliche Kontrolleure ihre Verantwortung auf die formelle Einhaltung der deutschen Exportstandards und die Vereinbarung mit ausländischen Kunden beschränken, ist der illegalen Weitergabe deutscher Rüstungsprodukte de facto Tür und Tor geöffnet. Die sogenannte Endverbleibskontrolle ist in großen Teilen illusionär. Da erklärt Brzozowska, es der Bundesregierung physisch unmöglich ist, die Weitergabe zu verhindern. Hilmar Lindenkamp von der Stiftung Wissenschaft und Politik vergleicht die Proliferation der Kleinwaffen mit der umfassenden Verfügbarkeit von Drogen. Die Nachfrage bestimme über alle illegalen Wege. Auch der Direktor des SIPRI-Instituts, Dan Smith, bestätigt gegenüber Weiß, HK, also Heckler und Koch-Gewehre, werden überall benutzt, überall verkauft, überall gekauft, legal und illegal, offen und geheim. Sie kommen in allen Konflikten der Gegenwart zum Einsatz. Das selbstverständlich sind alles keine neuen Fakten, sowohl auf den Regierungsbänken der letzten Jahrzehnte als auch in den Chefetagen der deutschen Rüstungsproduzenten ist man sich dieser Tatsache bewusst. Daran geändert hat sich, wie der Mexiko-Skandal oder die Lizenzvergabe des G3-Nachfolgers G36 an Saudi-Arabien im Jahr 2008 zeigen, erstaunlich wenig. Man räumt Lücken bei der Exportkontrolle ein, aber da ist das Gewehr schon ein paar Jahre in Produktion und bereits in den jemenitischen Bürgerkrieg gewandert. Anders als Wikipedia oder die Genfer Small Arms Survey, die die Zahl bei 7 Millionen ansetzt, schätzt Jürgen Gresslin, dass derzeit mindestens 15 bis 20 Millionen G3-Gewehre weltweit im Umlauf sind. Für den Autor und Sprecher der Kampagne Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel ist klar. Wer Waffen sät, wird Flüchtlinge ernten. Denn die Länder Sudan und Somalia, die zu den Top 5 der Herkunftsländer von Flüchtlingen gehören, hätten über Jahrzehnte die deutschen Sturmgewehre importiert, so Gresslin. Während sie nach Somalia über die Lizenzfabrik in Saudi-Arabien und Iran gelangten, bezog sie der Sudan von der westdeutschen Regierung ganz legal. Deutschland kommt laut einer Recherche des Journalistennetzwerks The Niles der zweifelhafte Ruhm zu, automatische Kleinwaffen in das Bürgerkriegsland eingeführt zu haben, in dem zuvor hauptsächlich britische Karabiner vorhanden waren. Schon 1959 baute die bundeseigene Waffenschmiede Fritz Werner eine Munitionsfabrik am Stadtrand von Khartoum. In der Logik des Kalten Krieges wurde das politische Wohlwollen der sudanesischen Regierung mit Waffen gekauft. Zehntausende G3-Sturmgewehre landeten so in den Händen einer Bürgerkriegspartei, so viele wie die sudanesische Armee Soldaten zählten. In den Folgejahrzehnten wurde so die gesamte Region mit den tödlichen Kleinwaffen beliefert. Dem Kleinwaffenexperten Roman Decker zufolge sei der unaufhaltsame Zustrom von Kleinwaffen in das Land erst der entscheidende Katalysator für das Andauern des blutigen Bürgerkrieges gewesen. Wenn man in eine Weltkarte den Verbreitungsgrad von Heckler-Koch-Waffen zeichnen würde, so Gresslin, blieben nur zwei freie Flecken übrig. Das Gebiet des ehemaligen Warschauer Paktes und die Antarktis. 2 Millionen Menschen seien bisher laut seinen Recherchen durch Heckler- und Koch-Waffen getötet worden. 8 Millionen weitere verkrüppelt. Terrorgruppen von Hamas über die Hisbollah bis hin zu den Taliban würden heutzutage über die Lizenzfabriken in Pakistan und Iran an Heckler- und Koch-Waffen kommen. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis auch der Islamische Staat mit deutschen Waffen auf Fotos posieren werde. Lässt sich aus den Rüstungsexporten der Vergangenheit in den Irak, den Iran und nach Syrien oder aus der Verbreitung der tödlichen Kleinwaffen schließen, dass die deutsche Rüstungsindustrie die heutigen Fluchtbewegungen mit verursacht? Nicht zwingend, denn Waffen beginnen keine Kriege und zwingen nicht per se Menschen in die Flucht. Auch sagt die Weitergabe von Waffen noch nichts über deren Verwendung aus oder welche Folgen ihr Einsatz haben wird. Im Beispiel der nordirakischen Kurden haben Waffenlieferungen einen Aggressor zurückschlagen können und damit womöglich eine weitere Vertreibungswelle durch den IS verhindert. Doch laut Friedensforscher Brzoska ist dieser Effekt eine Ausnahme, denn es besteht immer die Gefahr, dass die Stabilisierung nur vorübergehend ist. Seine Analyse, dass sich Konflikte durch Rüstungsimporte häufig auf einem höheren Niveau der Bewaffnung fortsetzen, stützt auch der Sipri-Chef-Smith. Auch wenn Waffen keine Kriege und Vertreibungswellen initiieren, gäbe es einen direkten Zusammenhang zwischen der massenhaften Verfügbarkeit vor allem von Kleinwaffen und Kriegen, die kein Ende sehen. Vor allem in den Konflikten des 21. Jahrhunderts, in denen verstärkt nichtstaatliche Akteure auf den Plan treten, ist die unkontrollierbare Weitergabe der Kleinwaffen ein Hauptfaktor in aktuellen kriegerischen Auseinandersetzungen. Das Argument, Deutschland liefere nicht direkt in die Krisengebiete der Gegenwart, gibt daher nur wenig Aufschluss über den Zusammenhang zwischen Waffenausfuhr und Flüchtlingszahlen. Viel entscheidender sind die über Jahrzehnte genehmigten Exporte in Diktaturen sowie die laxe Lizenzvergabe bei Kleinwaffenproduktion. Dieser deutsche Beitrag zum aktuellen Konfliktgeschehen und damit zu den aktuellen Flüchtlingsbewegungen lässt sich nicht leugnen. Und mit unserem letzten Artikel aus dem Freitag vom letzten Wochenende schauen wir nach Griechenland, nach Lesbos. Und der Artikel heißt, wenn das die Regierung wüsste. Auf der Insel Lesbos haben die Bewohner gelernt, sich selbst zu helfen, indem sie Flüchtlingen helfen. Oh Mann, was ist denn mit euch passiert? Komm her, Onkelchen, setz dich. Paris pfeift durch die Lücke zwischen seinen Vorderzähnen und grinst über das ganze Gesicht, als er den alten Herrn auf den Beifahrersitz seines weißen Lieferwagens hievt. Bäckerei Dodopoulos steht darauf in großen griechischen Lettern. Normalerweise fährt der stämmige Grieche damit morgens Brote aus, die er in seiner staubigen Bäckerei im Kliobekt, einem schläfrigen 300-Seelen-Ort irgendwo zwischen Olivenbäumen, über der Ägäischen See auf Lesbos. Heute jagt er mit seinem Transporter wie ein Irrer die schlammige Dirt Road hinauf, im Rücken das Meer. Zwischen Olivenbäumen hindurch tritt er immer wieder krachend auf die Bremse, wenn eine Ziege den Weg kreuzt. Keine Brote, dafür 10 klatschnasse Menschen hat er zu befördern, die sich im Laderaum zusammenkauern. Der ältere Herr bekam den Beifahrersitz. Seit 9 Wochen macht Paris das jetzt, Taxispielen, Menschen abholen vom Strand, die es bis nach Lesbos geschafft haben. Nach 2-stündiger Überfahrt im überfüllten Schlauchboot. 15 Euro bekommt Paris pro Fahrt. Ein Zubrot zum Bäckerlohn. Die Leute, die hinter ihm durchgeschüttelt werden, danken es ihm. Sie können es nicht wissen, aber bis vor kurzem wäre es ihnen noch viel schlechter ergangen. Im Sommer, als täglich über 5000 Menschen pro Tag auf der Insel eintrafen, als es noch keine Helfer gab, um die Ankömmlinge am kleinen Leuchtturm zu empfangen und die großen NGOs sich sträubten, Autos die halsbrecherische Straße hinabzuschicken. Die Einheimischen hatten es schon aufgegeben, sich am Strand auftürmenden orange-schwarzen Hügel aus Gummibooten und Rettungswesten abzutragen. Menschen, überall Menschen, erzählen die Dorfbewohner. Die sind wie Ziegen die Olivenhaine hinaufgeklettert, ohne Orientierung. Oben habe sie die Mafia empfangen, sagt Paris. Kleinkriminelle, die wie Geier darauf gewartet hätten, die Flüchtlinge in ihre Taxis zu locken. 200, manchmal 300 Euro pro Fahrt. Und dann seien die Menschen oft im nächsten Kaff einfach abgesetzt worden. Das waren Leute, die waren nicht von hier. Viele Albaner und Bulgaren, schimpft Janis hinter der Theke seines Tante-Emma-Ladens, gleich gegenüber von Paris' Bäckerei. Janis ist so etwas wie der Chef im Dorf. Jeder kennt ihn, jeder mag ihn. Wir haben den Leuten, die mitten in der Nacht bei uns ausgesetzt wurden, Wasser gegeben oder, wenn nötig, einen Krankenwagen gerufen. Man kann uns ja viel vorwerfen, aber nicht, dass wir kein Herz haben. Janis ist wütend. Wütend auf die ausländische Presse, von der die Inselbewohner diffamiert werden, wie er findet. Wütend auf die Regierung. Keine staatliche Hilfe, Geld gibt's ja sowieso keins. Die meisten leben von der eigenen Landwirtschaft und dann noch tausende Flüchtlinge und die Mafia. Wir mussten was tun. Und Janis hatte einen Plan, das war im Oktober. Da waren schon die Freiwilligen aufgetaucht aus aller Herren Länder. Sie wollten die Insel vor einer humanitären Katastrophe bewahren. Nach Clio kam keiner. Keiner, bis auf Matt Leveline, einen designierten Schuldirektor aus Großbritannien. Ein Mann mit Visionen, Herz und Geld, der Tag und Nacht am Leuchtturm Ausschau hielt nach neuen Booten und angesichts der Zustände gar nicht wusste, wo er anfangen sollte. Ich machte den Vorschlag, 15 Euro pro Fahrt und meine Leute holen die Flüchtlinge mit ihren Pickups, bringen sie direkt ins Dorf, wo sie dann der Bus abholt, erzählt Janis. Matt zuckt mit den Schultern. Ich hatte keine Wahl, die Dorfbewohner oder die Abzocker. Heute sagte er, es sei absolut richtig gewesen, sich für die Einheimischen zu entscheiden. Ununterbrochen sind die Fahrer erreichbar. Lefty, der eigentlich Fischer ist. Stratos, der Oliven anbaut. Paris, der Bäcker. Hier, sagt Janis und zieht einen kleinen weißen Block hervor. Paris, Caracas. 4.30 Uhr, zweimal, steht darauf gekritzelt. Der Junge hat gleich 2 Fahrten in einer Nacht gemacht, sagt Janis und ist stolz auf seine Fahrer, denen er für jede Tour kleine Gutscheine ausstellt, die sie später bei Matt Leveline im Bargeld wechseln können. So ist allen geholfen. Es gibt keine Mafia mehr, die Flüchtlinge brauchen keine Angst zu haben, die lokale Ökonomie wird angekurbelt, rechnet Janis vor. Etwas außerhalb der Inselhauptstadt Mytilini liegt ein sogenannter Hotspot, an dem sich Flüchtlinge registrieren lassen müssen, damit sie weiterreisen können. Vor den beiden Containern warten bei Tag und Nacht einmal Dutzende, dann wieder hunderte Menschen. Ein Camp, das nur für gut 400 Leute ausgelegt war und in dem sich an schlechten Tagen 5000 sammeln. Die Behörden sind als Regulierer an dieser Drehtür nach Europa überfordert. Die maximal 10 Schiffe der Küstenwache sind es erst recht. Allein nach Lesbos kamen im Vorjahr gut 500.000 Menschen übers Meer. Mindestens 210 haben die Überfahrt nicht überlebt. Es ist den freiwilligen Seenotrettern zu verdanken, dass es nicht mehr wurden. Die Grenzen sichern die Ehrenamtlichen zum Unmut vieler EU-Politiker aber nicht. Denen wäre es am liebsten, die EU-Grenzschutzagentur Frontex, die dann eingreifen soll, wenn ein Land seinen Aufgaben nicht mehr nachkommt, würde in Griechenland umgehend übernehmen. Es gibt einen Antrag aus der EU-Kommission, um den Grenzschützern Mandate ohne Zustimmung der einzelnen Staaten zu gewähren. Bei den Griechen ist das überflüssig. Griechenland hat bei Frontex 1600 Grenzschützer angefragt. Nur 170 sind bisher im Einsatz, heißt es in einem Statement der Regierung in Athen. Marius grinst verbittert, als er das hört. Der junge Grieche sitzt rauchend neben einer alten, rostigen Blechtonne, in der ein wärmendes Feuer lodert. Wir sind am Platanos Camp in Skala, einem kleinen Touristenort nicht weit von Klio. Tag und Nacht jagt der 24-Jährige mit seiner Crew im Schnellboot über das Wasser, um Flüchtlingsboote, sobald sie über die Grenze sind, an den Strand zu lotsen. Bitte, was soll das bringen? Will Frontex die Boote versenken, die die Türken noch nicht erwischt haben? Oder die Helfer verhaften, die von der griechischen Küstenwache noch nicht eingesperrt wurden? Es ist die bittere Wahrheit. Erst vor einer Woche wurden 5 Helfer verhaftet. Der Vorwurf? Hilfe bei illegaler Einreise. Tathergang? Die 5 hatten einem Boot mit 50 Menschen geholfen, das zwischen den Wellen hin und her geworfen wurde, da der Motor ausgefallen war. Die Freiwilligen werden auf See immer wieder Zeugen der grausamen Methoden türkischer Grenzwächter, ohne dass sie eingreifen können. Es sind stets die gleichen Geschichten, die gleichen Bilder, die man durch das Fernrohr von der griechischen Seite aus beobachten kann. Wie Hyänen umkreisen türkische Patrouillen die labilen Schlauchboote in immer engeren Bahnen, bis das Boot kentert. Mario schüttelt sich den Regen aus den schwarzen Locken. Nein, er hat im Moment keine Zeit, darüber nachzudenken. Gerade ist wieder ein Boot angekommen, das 5. heute Morgen. 10 Meter weg vom Camp. Es sind 40 Menschen, die neu eingekleidet werden müssen. Wärmedecken brauchen, Zuspruch und heißen Tee. Anfang Oktober hat eine Gruppe junger griechischer Anarchisten das selbstorganisierte Lager aufgebaut. Für Nicht-Eingeweihte sieht es aus wie ein Ort für ein großes Familienfest. Es gibt Obst, Gebäck, kleine Mahltische für die Kinder. Am Feuer wärmen sich junge Männer und rauchen. Im hinteren Teil steht ein Kinderzelt, in dem Plastikspielzeug verstreut liegt. Man sieht junge griechische Frauen, die mit kleinen afghanischen Jungs Autorennen spielen. Menschen, die wieder lachen können. Es gibt für mich keine Entschuldigung, nicht hier zu sein, sagt Fotis, während er ein kleines Mädchen einkleidet. Der 29-Jährige sieht matt aus, kreidebleich im Gesicht, hat die vergangenen beiden Tage nicht geschlafen. Ich kann nicht studieren, bekomme keinen Job, da ist es meine verdammte Pflicht, hier einzugreifen. Die Geschichten der Helfer klingen ähnlich. Viele von ihnen stammen aus den von der Schuldenkrise gezeichneten Metropolen Athen und Thessaloniki. Ich habe mal hier, mal da gearbeitet, erzählt Marius. Als ich eines Morgens wieder einmal besoffen heimgekommen bin, saß meine Mutter vor dem Fernsehapparat und hat mich angeschrien. Du nichts nutzt, was machst du noch hier? Da draußen ersaufen Menschen, tu was. So wie Marius haben andere Griechen erlebt, dass ihnen der Boden unter den Füßen entglitten ist. Vielleicht kann gerade deshalb kaum jemand sonst in Europa besser verstehen, wie sich die Menschen aus dem Boden fühlen, die alles hinter sich ließen. Wir haben durch unseren Einsatz etwas zurückgewonnen, woran niemand mehr geglaubt hat, sagt Fotis. Solidarität. Stefania nickt. Sie sieht das ähnlich. Eigentlich arbeitet sie als Fotojournalistin. Über unser Schicksal können wir nicht mehr selbst entscheiden. Die Krise in Griechenland ist zu groß. Aber das hier, den Flüchtlingen helfen, das können wir schaffen. Genau damit, den vielen Helfern, die kommen, all den Idealisten, hadert Janis, der Kioskbesitzer aus Klio. Es gibt Leute, die betreten meinen Laden und beschweren sich, dass ich für Essen und Zigaretten Geld von den Flüchtlingen nehme. Aber wir haben ja selbst nicht mehr als das, was bei uns auf dem Feld wächst. Im letzten halben Jahr hat sich auf der Insel viel geändert. Bewohner, deren Dörfer so gut wie eingeschlafen waren, haben gelernt, mit der Krise umzugehen, zum Wohl der Ankommenden, zum eigenen Vorteil. Journalisten und Volunteers bewohnen im Winter die Unterkünfte, in denen die Touristen im Sommer nicht mehr wohnen wollten. Tausende von Euro, die von den vielen Freiwilligen über Crowdfunding-Plattformen eingesammelt werden, fließen in die lokale Wirtschaft. Wie notwendig diese Injektion ist, zeigt die Bezahlung bei einem Abendessen mit den Fahrern aus Klio. Ich habe mal wieder kein Bargeld da, flucht Lefty, während er seine leere Geldbörse schüttelt. Geht das auch so? Fragt er, während er dem Wirt einen weißen Notizzettel in die Hand drückt. Lefty, Turnier, 7 Uhr, 15 Euro steht darauf. Der Wirt wirft einen prüfenden Blick, nickt und drückt ihm einen 5-Euro-Schein in die Hand. Auch das hat sich in Klio etabliert, eine Parallelwährung. Wenn das die griechische Regierung wüsste. Das war der linke Medienspiegel. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blogspot.de. Tschüss.